Bet365 Swiss bietet eines der besten Sportwettererlebnisse der Branche. Es ist vielleicht das innovativste Online-Sportwettenunternehmen der Welt und hat stark in hochwertige Software investiert. Es deckt jede Woche ein breites Spektrum an Sportereignissen ab und bietet Ihnen zahlreiche Optionen für Pre-Match, Live- und Futures-Wetten mit umfassenden Wettbewerbsquoten. Der Willkommensbonus von Bet365 ist attraktiver als die von vielen Mitbewerbern angebotenen Aktionen und bietet eine Reihe laufender Aktionen, um die Sache interessant zu halten. Es stehen zahlreiche bequeme Banking-Methoden zur Auswahl, das Kundenservice-Team reagiert relativ schnell auf Anfragen und das Unternehmen verfügt über eine solide Sicherheitsbilanz. Es gibt keine wirklichen Schwächen, daher ist es leicht zu erkennen, warum der Buchmacher so beliebt ist.